Hi Leute, hier ist Talk of Personality in völlig ruhiger Umgebung. Das einzigste Geräusch, was mich momentan stört, ist der Rasenmäher meines Nachbarns. Aber den Rasenmäher schiebe ich ihn nachher in den Arsch. Ich begrüße aus Hannover, wie immer bei Talk of Personality, darf er nicht fehlen, meinen Lieblingsmoderator. Hi Chris. Hallo Ricky, wie geht's dir in Berlin? Ja, ich übrigens sende natürlich aus Berlin und dort aus einem Iglo. Ich mir gedacht, das wäre recht originell. Und mir geht's sehr gut, Chris. Besser als je zuvor, möchte man gar sagen. Fast, so weit würde ich fast gehen. Chris? Ja? Bevor wir starten, mache ich mal mein Handy lautlos, oder? Ja, würde ich fast sagen. Und ich würde ganz kurz vielleicht noch, weil ich gehört habe, wir haben jetzt den ein oder anderen intelligenten Hörer dazu bekommen. Das ist ja das, was uns in den letzten Monaten noch so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Man möchte auch was sagen, gänzlich gefehlt hat. Ja, und genau. In voller Gänze. Und genau für diese Hörer habe ich mir jetzt einen Witz einfallen lassen. Und zwar einen Witz über Geometrie. Ja. Ja. Dachte ich mir, da steige ich so richtig ein. Und zwar, der geht so. Also, wie gesagt, das ist ein Witz über Geometrie. Und ist auch dann relativ lustig. Ich fange einfach mal an in dem Witz jetzt, ja? Ja, mach ruhig. Ich muss mich halt kurz konzentrieren, damit ich alles zusammenkriege. Also, sind das so Bälle wie beim Schwangerschaftstraining? Nee, pass auf, jetzt bring ich bloß nicht raus. Wir mitten in der Konzentrationsphase. Spoilert. Nee. Warte mal so. Habe ich jetzt nichts vorweggenommen, ne? Nee. Ups! Mein Ball ist umgekippt. Ja. Das war er. Na gut, hätte bestimmt besser gewirkt, wenn ich vorher nicht schon gespoilert hätte, dass es um Ball handelt. Also. Mit Spoilern sprichst du... vorweggenommen, da habe ich quasi Pointe... Naja. Hast sozusagen wieder die Party gecrashed. Habe ich die Party gecrashed, ja. Christus. Naja, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Dass wir uns heute hier treffen, ist fast schon ein Zufall. Ich fange mal so an. Man muss auch schon sagen, es ist ein Wink Gottes. Denn gestern lag ich ohne Scheiße ohnmächtig auf der Straße. Schlimmer wäre es andersrum. Wenn du ohne Ohnmacht gestern in der Scheiße gelegen wärst. Also von daher... Sei Marie, froh. Ist das nicht schon erschütternd, was ich dir gerade gesagt habe? Ist kein Spaß. Ja, klar. Wenn man halt Weichei ist. Würdest du so einen Bump nehmen können? Da habe ich mir gedacht, was ist eigentlich, Ricky? Was denn los? Wenn einer von uns beiden mal den Anruf bekommt, ich zum Beispiel, und es sagt eine Frau vom Hospital, lieber Herr Chris, wir müssen Ihnen leider sagen, dass Ihr Moderationspartner ab den Augen abwärts gelähmt ist. Was ist denn dann? Dann heißt es nur noch für dich, ja, du musst ihn füttern, pflegen, waschen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, auf was du hinaus willst. Nee, und dann hat die, in meinem Traum, als ich bewusst so auf der Straße lag, hat dann die Frau vom Hospital gesagt, ist nur ein Spaß, er ist schon tot. Ja, gut, dann sind wir ja mit zwei richtig guten Geschichten hier mal eingestiegen. Also würde ich fast sagen, besser wird's nicht. Würde ich auch was sagen, mehr als Platz 1 geht ja nicht. Kann man abschalten fast jetzt schon. Mehr als Platz 1 geht ja nicht. Chris! Nee. Das Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen, musste ich mein Handy mehrfach aufladen. Grund dafür war eine eingehende Interessewelle, was mein Tweet Done with Wrestling und auch meine Facebook-Nachricht Done with Wrestling wohl zu bedeuten hat. Und ich weiß es bis heute nicht. Du Ricky, auch bis heute auch. Weißt es auch nicht richtig. Und ich würde mal sagen, reden wir gar nicht lange um heißen Brei rum und verkünden, lieber Chris. We are done with wrestling. Tja. Gut. Das ist letzte Talk of Personality Folge, die wir hier gerade einstimmen mit euch. Vorerst letzte. Wir wissen nicht, was in 10 oder 115 Jahren sein wird. Das wissen wir nicht. Aber es ist aber tatsächlich wahr. Wir sind done with wrestling. Also Chris noch nicht so ganz. Aber Chris hat sich Raw heute nochmal angeschaut. Ja, und hab mir daraufhin bin ich mal mein Telefonbuch durchgegangen und hab mir die Creme de la Creme der deutschen Wrestling-Podcast-Gemeinde kontaktiert. Und ja, man kann jetzt offiziell sagen, Manu, ich, Lenny und Hirsemann, wir machen jetzt ein neues Podcast-Projekt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es wirklich Leute gibt, die den Scheiß glauben. Auf jeden Fall wünsche ich denen viel Spaß dabei. trotzdem Chris, lass uns vielleicht tatsächlich hier kurz noch drauf eingehen, warum es kein Talk of Personality mehr gibt. Jedenfalls, ich kann mal für mich reden, du danach auch gerne für dich. Also Leute, es ist so, ich habe wirklich tierisch Lust gehabt, so einen Wrestling-Talk zu machen und doch in den letzten Wochen immer mehr gemerkt, dass ich offensichtlich nicht der geeignete Ansprechpartner der WWE bin, was dieses Produkt angeht, was da aktuell ausgestrahlt wird. Es entertaint mich sozusagen nicht und unterhält mich auch nicht, ist fast das Gleiche. Ich wollte es nur nochmal übersetzen. Wie gesagt, wir haben nicht so viel intelligente Hörer. Ich wollte gerade sagen, ich hab's auch gar nicht verstanden. Ja, deswegen habe ich es ja sozusagen für beide Seiten. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Und jetzt ist es so, man hätte natürlich sagen können, Mensch, ich sag mal so, ein echter Pirat, der sticht auch ins Rote Meer oder ja, Augen zu und zwischen die Beine. Aber ich habe mir gedacht, das hat keinen Sinn. Ich mache ja keine Podcast-Ausgabe Talk of Personality, wenn ich über WWE nicht reden will, weil es mich einfach nicht interessiert. Und es ist tatsächlich so, seitdem ich am Freitag den Schluss gefasst habe, nicht mehr Talk of Personality zu machen, fühle ich mich wie von einer Last befreit. Ja. Weil das Produkt. Dein Stuhl ist auch viel flüssiger geworden, ne? Körperlich bist du ein ganz anderer, in einer ganz anderen. Das wäre jetzt dieser Moment wirklich wichtig, dass ich das ganz klar äußern dürfte. Ich unterstütze dich da auch nur. Ich würde dir nachher auch die Möglichkeit geben, dich in dieser Hinsicht zu äußern und auch gleichzeitig einen Aufruf zu starten, ob nicht irgendjemand mit dir in Zukunft Wrestling Talks machen will. Mach mal, Ricky. Es ist wirklich eine Unverschämtheit. Es ist mir ein schweres Anliegen, denn ich bin schließlich mit Wrestling groß geworden und habe es auch immer verteidigt. Muss man so sagen. Und ja, so die letzten Wochen, ich muss vielleicht mal vorne ausholen, ich habe mir beim Royal Rumble gesagt, also da ging das schon los, also so lange geht das schon zurück, da habe ich mir dann aber gesagt, guckst du dir mal an, was so draus wird. Dann hat Sheamus den Royal Rumble gewonnen. Aber ich hatte neuen Mut gefasst, unter anderem auch durch Chris und Reality Check ins Leben gerufen und die Countdown-Shows, das lief alles ziemlich gut. Und die haben mich dann wieder neu motiviert, die ganzen Jungs, die da mitgemacht haben. Das habt ihr alles gar nicht mitgekriegt, ich erzähl's euch nur jetzt. Aber so richtig, der Funke sprang doch nicht über. Ich habe mir gesagt, naja gut, jetzt war das immer WrestleMania, immerhin Rock gegen Cena. Aber auch das hat mich dann nicht so vom Hocker gerissen. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, ist nicht WrestleMania der beste Moment, um sowas zu beenden? Und habe mir dann gesagt, ey, jetzt ist Brock Lesnar da. Jetzt warte ich aber mal ab, was jetzt passiert. Das könnte jetzt nochmal was werden. Und auch da, muss ich leider sagen, wurde ich wieder enttäuscht. Und jetzt gab's letzten Endes so eine richtige Down-Phase, wo es mir wirklich schwer fiel, irgendwelche Wrestling-Shows am Stück zu sehen. Und ich musste mich wirklich durchquälen. Und das muss man sich so vorstellen, wie wenn man sich schon in jemand anders verliebt hat, aber zu Hause einfach sozusagen noch die Stange hinhalten muss. So kam ich mir so ein bisschen vor. Und ja, es wurde und wurde nicht besser. Hab mir dann gesagt, naja, komm, pass mal auf, Ricky. Jetzt hast du die 24-Stunden-Sendung hier angekündigt. Die musst du jetzt auch noch durchziehen. Und danach ziehen wir das noch bis zur 1000. Raw durch. Und wenn dann nichts passiert, dann hören wir wirklich auf. Aber letzte Woche kam ich zu dem Entschluss, dass das alles Bullshit ist. Ich habe keinen Bock drauf, also warum soll ich es dann machen? Hat keiner was davon. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich in einem halben Jahr oder in zwei Monaten oder in einem Jahr wieder Bock habe auf Wrestling und mich das Produkt wieder anmacht. Dann werde ich es auch anschauen und sehr, sehr gerne wieder mit Chris, wenn der auch noch will und ich schon bei anderen Podcasts unterschrieben hat, mit ihm zusammen wieder Talk of Personality machen. Aber aktuell, wie gesagt, ist mein Interesse, was WWE und Wrestling im Allgemeinen angeht, völlig gegen die Wand gefahren. Ich bin auch keiner derjenigen, die jetzt groß rumschreien wollen, dass TNA so geil ist. Ich glaube einfach, dass TNA immer noch genauso scheiße ist wie früher, aber die WWE tatsächlich das mittlerweile unterbieten kann. Also man konnte es sich fast nicht vorstellen, aber sie schaffen's. Und gut, ich möchte das Ganze hier gar nicht schlecht machen. Ja, alle, die Bock haben auf Wrestling, viel Spaß damit. Bei mir ist es momentan einfach nicht der Fall, dass mich das Produkt anmacht. Gleich kann der Chris loslegen. Jetzt möchte ich nur noch kurz was zu sagen, wie sich die anderen Wrestling-Programme hier bei Cult of Personality entwickeln werden. Da wäre zum einen Reality Check. Natürlich, die Sendung wird es auch nicht mehr geben. Für alle, die das jetzt hören und eine Einladung hatten, tut mir sehr leid. Aufgeschoben, ist aber nicht aufgehoben. Auch da, sage ich mal, was nützt euch ein Gesprächspartner, der keinen Bock hat aufs Thema? Also von daher ist es, glaube ich, die beste Wahl. Die Countdown-Show wird es natürlich auch nicht mehr geben, weil über was soll ich denn da dann berichten? Würde mir jedenfalls nichts einfallen. Aber vielleicht das zum Beispiel was für einen Chris, wenn er dann Lust hätte, wieder Wrestling zu kommentieren. Absolut nicht. Und was haben wir denn noch für Wrestling-Produkte hier gehabt? Ah ja, natürlich, die Tobi und Ricky Show. Die wird es weiterhin geben, Leute. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und es wird auch in dieser Tobi und Ricky Show wie immer über das alte Wrestling gehen und über die jungen Diven. Das ist sozusagen unser Mix. Wir werden weiter Diven-Voting betreiben. Wir werden weiter über altes, über früheres Wrestling sprechen. Das, was Cult of Personality ja mal ganz am Anfang ausgemacht hat. Es wird weiter sehr informative Sendungen geben zusammen mit dem Tobi. Auch da haben wir uns ja einen Namen gemacht in der Podcast-Welt als kritischer, informativer und investigativer Podcast. Und davon könnt ihr euch dann gleich am Freitag schon mal überzeugen. Ab 21 Uhr live, unter anderem natürlich mit Tobi und Ricky. Und Chris ist auch mit dabei mal wieder. Mhm. Der genoshowt jetzt in den letzten paar Folgen mal. Deswegen, da freue ich mich schon, dass der Chris da wieder dabei ist. Und an und für sich kann ich euch schon mal versprechen, aber dazu werden wir beide gleich noch was sagen, wird Cult of Personality wahrscheinlich nicht weniger Content veröffentlichen, aber eben anderen. Das ist jetzt mal mein Standpunkt, vielleicht fällt mir dazu noch später was ein, aber ich würde mal sagen, auch Chris, du bist recht herzlich eingeladen, dich an dieser Stelle an die Hörer zu wenden und deine aktuellen Gefühle, ich würde fast schon sagen, preiszugeben. Meine aktuellen Gefühle sehen wie folgt aus, dass Ricky mich vor gut einer Woche, angerufen hat und mich gefragt hat, mit welchen Gefühlen ich denn noch die WWE gucke und ob ich noch SmackDown gucke speziell. Da habe ich gesagt, ich gucke SmackDown nur noch, damit ich am Dienstag um 17 Uhr noch drüber reden kann. Und dann ist mir auch aufgefallen, irgendwas stimmt da nicht in der Rechnung. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann war es für mich auch ganz klar, wenn Ricky da echt keinen Bock mehr drauf hat, dann lasse ich das auch bleiben. Also ich gucke wirklich SmackDown nur noch, damit ich drüber quatschen kann. Bock habe ich da überhaupt gar nicht mehr drauf. Und NXT, da hat sich auch schon bei mir so ein bisschen der Hype abgelöst. Und ja, Raw, jetzt, ich habe jetzt Raw geguckt diese Woche und fand die Ausgabe auch nicht schlecht, aber es ist immer wirklich derselbe Quatsch und derselbe Scheiß. Es ist einfach John Cena und seine Freunde. Und ich habe da jetzt auch nicht groß die Ambition, noch einen Podcast drüber zu machen, auch wenn ich es weiter gucken werde, bin ich mir sicher. Aber nicht mehr in diesem Stile, dass ich mir echt alles angucke. Da habe ich zeitlich eigentlich ein zu strenges Programm in meinem Leben, dass ich da jetzt noch alles gucken möchte. Ich würde es schaffen wohl weiter, aber das ist mir auch echt zu stressig. Mir war das auch dienstags echt schon zu stressig, Raw zu gucken, dann direkt die Sendung zu machen und dann hast du halt nichts mehr von deinem Tag. Und ja, ich muss auch sagen, ich bin da gar nicht so traurig drüber, dass wir erstmal Talk of Personality auf die Ersatzbank setzen und mal schauen, was damit passiert. Oder was meinst du, ne? Also, es bleibt im Hinterstübchen, aber wer weiß, was in einem Jahr ist. Vielleicht, wenn Vince mal in die Grube hüpft und Triple H wirklich mal das Ruder komplett an sich reißt und eine ganz neue Ausrichtung dem Ding verpasst, gucke ich auch wieder SmackDown, gucke ich auch wieder mehr WWE, ich gucke auch die Pay-Per-Views weiter, ist ganz klar, aber dann ist es vielleicht wieder realistisch, dass Ricky und ich hier eine wöchentliche Sendung machen, aber im Moment ist das Produkt der WWE mir einfach zu casual und zu belanglos. Ricky, das war mein Statement, kurz und knackig. Ja, mehr gibt's dazu fast nicht zu sagen. Und kann man fast sagen, ne? Ja, und genau wie du sagst, sollte irgendwann sich bei mir wieder dieses Wrestling-Gefühl einstellen, und ich gerne WWE schauen und ich auch das Verlangen haben müssen tun. Oh, sag mal, ja, das war ein Titte, darüber sprechen zu wollen, dann werde ich dich als allerersten darauf ansprechen, ob wir nicht Lust hätten, zusammen wieder Talk of Personality zu machen. Und als zweiten würde ich dann, glaub, Manu Thiele ansprechen. Mhm, official aber nur. Official, selbstverständlich. Der mir heute, ich habe heute... Weil passiert ja auch oft, dass man einen Falschen anspricht, ne? Das ist mir schon häufiger passiert. Gerade bei der einen oder anderen Autogramm, bei dem einen oder anderen Autogrammwunsch bin ich dann schon an verwunderte Fake-Accounts geraten. Bei mir in Hannover, da gab es auch im Einkaufszentrum eine Autogrammstunde, stand ganz groß Manu Thiele dran. Und dann war es nicht der Originale. Das ist passiert immer häufiger. Und dann stehst du natürlich an 3-4 Stunden, ne, wie in einem Themenpark, aber... Ja, ja, aber gut. Wir meinen jetzt wirklich den offiziellen und erst natürlich im Prinzip im Herzen immer die erste Ansprechperson bei uns. Ja. Aber wir trauen uns auch nicht, weil er halt so eine große Reputation hat. das ganze Geschute von uns ist im Endeffekt nur ein Ausdruck von Neid. Also gerade heute habe ich mir wieder eine Folge angehört aus dem Januar 2012. Ja. Und ich fand, so gut hat noch keiner 20 Minuten darüber diskutiert, ob jemand Veganer ist oder nicht. Nee, es war ja so komplex war es ja gar nicht. So. Es war ja mehr oder weniger in 20 Minuten Rant, dass Daniel Bryan entweder gar kein Veganer ist oder es mit Vegetarier verwechselt hat. Und na gut, das ist auch zu komplex für dieses Format hier, Talk of Personality. Würde hier auch gar nicht reinpassen. Müsste man also ein neues Format starten, können wir nicht, haben wir die finanziellen Mittel auch nicht zu und vor allen Dingen auch nicht die Facebook-Likes. Und so ein heißes Eisen würde ich auch nicht anpacken, muss ich ganz ehrlich an der Stelle auch sagen. Nee, habe ich auch gerade gar nicht erwähnt, also ich bin da raus aus der Nummer. Sehr gut, weil falls sich jemand das nochmal anhören will, ist wirklich, also zu empfehlen, das wäre dann, ach scheiße, jetzt habe ich schon gelöscht. Gut, soviel zum Wrestling. Ach so, nee, vielleicht sollte ich noch kurz zu der Geschichte, es gibt noch zwei Sachen, die ich hier kurz ansprechen will und dann ist Schluss mit Trübseligkeit. Dann starten wir sozusagen ins nächste Level. 24-Stunden-Show, ihr habt's jetzt wahrscheinlich heraushören können, findet leider nicht statt am Freitag, beziehungsweise vom Freitag auf Samstag, aber auch da habe ich mir vorgenommen, dass es diese 24-Stunden-Sendung geben wird. Ach Gott. Nur eben, ist bei dir was verrutscht gerade, ja? Nur eben, eine Glaskaraffe verschoben. Das macht nichts. Eben dann mit wahrscheinlich anderem Content und ich würde mal sagen, da will ich auch erstmal abwarten, wie sich so die Hörerschaft entwickelt. Dazu gleich auch noch mehr. Dann was zu der Geschichte mit WrestleMania. Ist ja auch noch so, Klassenfahrt stand da mal im Raum. Dazu kann ich im Moment noch nichts Genaues sagen. Punkt ist aber eigentlich ein ganz anderer, hat gar nicht so sehr mit Wrestling nicht toll finden zu tun, sondern aktuell habe ich so viel Arbeit wie selten in meinem Leben zuvor. Das ist natürlich wahnsinnig gut für mich. Ich kann mir alles leisten. Ich habe Nutten, Koks, Sex. Ich habe, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld im Endeffekt. Aber ja, du hast sogar die Limited Edition von Monopoly dir erst gegönnt. Alles und durchgespielt. Ja. Und aber das Problem ist, wer viel Arbeit hat, der hat viel Arbeit. Und so wie es aussieht, werde ich im April mir keine Freizeit gönnen können. Mhm. Was sich dann so ein bisschen beißt mit so einem WrestleMania-Termin am 7. April. Es ist noch. Du wolltest nicht ja auch erst dadurch ja auch so viel Geld verdienst, WrestleMania kurzfristig nach Stuttgart verlegen lassen. Ich weiß nicht warum nach Stuttgart, aber Berlin wäre. Weil das näher ist, weil du musst ja dann von Berlin nach Stuttgart fahren. Ach, damit ich das Gefühl so hab, so wenigstens, ja. Genau, damit du wenigstens mal wohin fahren musst, weißt du? Ist absolut richtig. Aber da gab es dann, weiß ich gar nicht mehr, was da war. Da war was. Also wie gesagt, diese 24 Stunden, das ist doch völlig Blödsinn. Diese Klassenfahrt ist noch nicht aufgehoben, aber aktuell würde ich mal sagen, stehen die Zeichen, was es für mich angeht, so ein bisschen eher auf Rot. Ich weiß nicht, wie es beim Chris aussieht. Aktuell werde ich wohl hinfliegen. Chris ist also völlig noch mit an Bord und auch Tobi war schon ein bisschen enttäuscht, dass es keine WrestleMania-Klassenfahrt gibt. Also, vielleicht gibt's die WrestleMania-Klassenfahrt dann sozusagen mit den Oberlehrern, Tobi und mit Chris. Ja. Ja. Und ich als Betreuungspersonal muss dann vielleicht passen. Aber ich würde mal sagen, da ist noch ein bisschen Zeit, die ins Land gehen kann und wir werden euch da weiterhin auf dem Laufenden halt nicht erschrecken, wenn ihr auf der Cult of Personality Seite seid, ist der Button Klassenfahrt verschwunden. Das liegt aber auch nicht nur daran, dass es die Klassenfahrt jetzt so in fester Planung aktuell gerade nicht mehr gibt, sondern das liegt mehr daran, dass wir auch an der Seite so ein bisschen was verändern werden in naher Zukunft. Ich würde mal fast sagen, da können wir eigentlich direkt dazu kommen, Chris. Bitte, bitte. Bitte, bitte, sagt er. Also es ist ja so, dass Cult of Personality sich also in den letzten Wochen, Monaten nicht nur dem Wrestling gewidmet hat, sondern eben auch zum Beispiel dem Fußball. Ja. Und auch vom Designtechnischen gab es rund um das Deutschlandspiel auch großartige Veränderungen, wenn du dich daran noch erinnerst. Ja, die waren sehr schön. Da stecke ich mal ja, Thema noch Fußball, PM211, da habe ich ein kleines Update zu einer neuen Folge. Und zwar wird es da in 14 Tagen ein Transfer-Update Volume 1 geben. Dort besprechen der gute Tobi und ich alle 18 Clubs der ersten Liga und ihr könnt ja mal irgendwie auf Facebook oder bei uns irgendwie in den Kommentaren schreiben, jetzt zu dieser Ausgabe ruhig, ob wir auch irgendwie die zweite Liga grob mit reinnehmen sollen, aber wir haben uns jetzt erstmal die erste Liga, alle 18 Clubs vorgenommen und wollen mal gucken, was die ganzen Vereine so viele Spieler geholt haben. Werder Bremen hat ja jetzt El Giro Elia zum Beispiel geholt und das sind dann natürlich Themen, die schon ansprechenswert sind. Ja, also das wird es in Zukunft definitiv weiterhin geben. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Tobi und Ricky Show wird es natürlich weiterhin geben. Was haben wir denn sonst noch so im Programm, Chris? Wir haben noch zwei. Ich muss mal direkt auf die Seite gehen, weil ich selber gar nicht weiß, was wir sonst noch so machen eigentlich in diesem wahnsinnig tollen Podcast. Mhm. Ach, Places, selbstverständlich. Es wird auch Places geben. Wer die Folge vom 30.06. noch nicht gehört hat, Chris, hast du sie schon gehört? Ich habe sie noch nicht gehört. Ah, du Wichser. Ich muss erstmal Talk of Honor alle wieder durchhören. Ja. Also wer die vom 30.06. noch nicht gehört hat, das ist der zweite Teil von New York. Der heißt dann New York Times Square. Alle, von denen ich bis jetzt gehört habe, fanden es super. Costa? Ist mit dem Costa, aber alle fanden super. Also hört's euch mal an. Ich glaube, mir hat's auch sehr gut gefallen. Also von daher, wenn ich das sage, dann muss er ja gut sein eigentlich. Und natürlich gibt's das Interview noch bei Talk of Personality. Bislang gibt's nur eins mit Alex Wright. Da werde ich aber in Zukunft definitiv mehr abliefern. Also Cult of Personality Interview wird's in Zukunft mehr geben. Allerdings nicht ausschließlich aufs Wrestling spezialisiert. Ganz im Gegenteil. Ich möchte in Zukunft mit Leuten sprechen, die ich persönlich interessant finde, aus Gründen, warum auch immer. Also einfach, weil ich der Meinung bin, ich möchte mich mit denen mal unterhalten. Und das sind zum einen, was weiß ich, so Z-Prominente und zum anderen sind es ganz normale Leute wie du und ich. Ja, aber lasst euch da mal überraschen, was da so kommt. Da möchte ich noch. Ja, da freue ich mich dann auch schon, wenn du Manu Thiele dann mal zu Gast hast. Klar. Also die Vita von Manu Thiele, die ist ja unendlich und da bin ich wirklich gespannt. Da möchte ich natürlich auch mit Idolen sprechen. Da sprichst du was Wahres an. Das ist natürlich absolut richtig. Absolut, ja. Tobi und Ricky Show sagte ich ja schon, dass die bleiben wird. Und zwar am Freitag, liebe Zuhörer, um 21 Uhr live, hier auf cultofpersonality.de im Livestream, in dem einzig echten Livestream, ohne Ustream und ohne nervige Anfragen. Aber dazu, ach so, dazu könnte ich jetzt auch nochmal kurz kommen, bevor wir hier, jetzt mach ich das Ding erstmal rund. Ja, ist ja schon rund. Okay, jetzt pass auf, Leute. Es gab einige, die sich ein bisschen beschwert haben über meine Aussage, dass ihr mit 16, 17, 18, 19 Jahren vielleicht lieber mal rausgehen sollt. 13. Mal lieber rausgehen sollt und nicht die ganze Zeit podcasten. Natürlich kann jeder podcasten, so viel er will, ist mir eigentlich alles scheißegal. Und hört auf, immer rumzuheulen und euch angesprochen zu fühlen. Es geht mir wahnsinnig auf den Sack, so eine Scheiße. Ja, dann am besten einfach hier nicht zuhören. Ja, weil das geht mir einfach wahnsinnig auf den Sack, wenn der einer mich hier mit irgendeiner Scheiße vollheult jedes Mal. Das nervt mich, ja. Also das nur mal grundsätzlich. Also dann in Zukunft einfach nicht mehr zuhören. Das ist mir auch völlig latte, ob dann einer von euch noch zuhört oder nicht. Und da scheiße ich drauf. Aber was ich nur damit zum Ausdruck bringen wollte, als ich 16 war, war mein größtes Hobby, an mir selber rumzuspielen. Und mit 17 auch. Und ab 18 habe ich dann versucht, an Frauen rumzuspielen. Und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wie sich jemand wirklich dann so den ganzen Tag seines Computers widmen kann. Wer darauf Bock hat, ey klar, super, mach das, ist schon klar. Aber für mich, wie gesagt, ist es nicht nachvollziehbar. Und das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Und ja, mein Gott. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie so eine eigene Geschichte am Start habt, ist alles super, ist alles schön. Und ja, let's go and have fun. So, wollte ich nur noch mal hier anbringen, weil das geht mir wahnsinnig auf den Sack, dieses ganze Zeit, dieses Rumgejammer. Und die Leute, die mir dann direkt schreiben und mich fragen, ob ich sie jetzt gemeint habe, die meine ich in der Regel nicht. Ja, natürlich manchmal auch, aber nicht immer. Wollte ich noch kurz loswerden, auch wenn es keinen interessiert, aber das musste noch kurz gesagt werden. Und, Chris, jetzt kommen wir mal zu den Neuigkeiten, zu den Zukunftsplanungen hier bei Cult of Personality. Unsere Zukunftsplanung? Ich würde mal sagen, das erste Projekt, kannst was du mal dort direkt vorstellen, ist ja sozusagen in deinen Kinderschuhen herangewachsen. Ist in was für Kinderschuhen? In deinen. In meinen? Ja, die hier Tweet-Dingsbums, wo wir noch nicht wissen, wie es heißt. Ja. Ja, was gibt es da für großartige Neuigkeiten? Wir haben, wie gesagt, dieses Projekt zu fünft, wo wir den Namen noch nicht haben. Mit mir, mit dem Ricky, mit Matze, mit der Summer und mit der Marie. Wir machen das zu fünf. Das Konzept sieht wie folgt aus. Wir treffen uns und jeder hat ein Thema dabei. Ist ganz egal was. Wenn jemand einen neuen 3D-Porno gesehen hat, dann reden wir darüber. Wenn sich jemand ein neues iPhone gekauft hat, reden wir darüber. Neues Spiel, neuen Film. Ricky, was gibt's noch für Sachen? eigentlich alles, was einen so beschäftigt im Alltag. Absolut. Also selbst wenn ich jemand jetzt Wetten, das mit Markus Lanz gesehen hat und davon völlig geflasht war oder das völlig scheiße fand, dann reden wir darüber. Das wäre zum Beispiel ein Thema, wo ich nicht drüber reden wollen würde, aber müsste ich ja dann, wenn jemand von euch... Weißt du halt nicht, was der Matze so alles mag. Oder du. Oder wenn jemand über extravagante Bärte reden möchte, dann sind wir auch der richtige Ansprechpartner. Absolut, denn ich zum Beispiel habe ja heute erfahren, Chris, halte ich fest, in Novosibirsk werden im Sommer die Katzen nicht rasiert. Ja. Das ist schon ein Ding. Nee, und so viel kann man, glaube ich, zu unserem Projekt sagen. Wie gesagt, wir haben noch keinen Namen, aber ihr werdet natürlich dann... Wann geht's denn los? Hä? Wann geht's denn da los? Wann es da losgeht? Wenn wir um die Einjahresgrenze knallen, so ab August, Anfang, Mitte August, würde ich sagen. Okay, da freue ich mich schon sehr. Da freue ich mich wirklich auch schon arschig drauf. Arschig, das wird eine ganz entspannte, geile Runde und ja, das kriegen wir hin. Das wird lustig, glaube ich schon. Glaube ich auch. Also ja, dass wir hier heute jetzt so ein bisschen eine ernstere Folge machen, liegt natürlich auch daran, dass wir so ein klein wenig traurig sind, dass Talk of Personality in Ruhestand geht vorerst. Ja. Erst, ja. Aber das liegt ja nicht an uns, sondern an der WWE. Also von daher, aber trotzdem macht's uns traurig, stimmt's? Nee, zu einem unserer neuen Projekte kann man, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Freut euch wirklich drauf, denn Ricky und ich haben so unfassbar arschig Bock und ich hau jetzt mal raus, das erste Thema von Ricky wird die Sopranos sein. Ach so, ja, selbstverständlich. Da bin ich jetzt, aber dazu erzähle ich dann vielleicht in dem richtigen Podcast. Ja, jetzt bloß nichts zu sagen, aber du kannst vielleicht schon mal nichts sagen. Teasern, dass es nicht ganz so schlecht ist, oder? Ja, da lehne ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster und würde aber fast vermuten, dass ich auch keine Exklusivität sozusagen im Serienhimmel, den Satz bekomme ich nicht mehr richtig zusammen. Den bekommst du nicht schon. Aber deine Meinung ist definitiv nicht exklusiv, denn viele Leute finden diese Serie großartig. So hätte man es ausdrücken. So hätte man es sagen können. Deswegen habe ich dich an meiner Seite. Absolut. Und lerne deswegen von den haben wir dann auch in dieser Sendung zwei unfassbar attraktive Frauen an unserer Seite, die mit unglaublich viel Wissen zugemüllt sind. Und ja, wenn wir nicht weiter wissen, dann haben wir diese beiden. Und dazu noch den Mann mit dem Bart. Also, er kann ja gar nichts schief gehen. Für Entertainment ist gesorgt, für Titten sind gesorgt, für zwei Schwachköpfe, die immer nur Scheiße labern, ist gesorgt. Es ist alles da, alles wird abgedeckt, jedes Thema. Und Ricky, kommen wir jetzt, glaube ich, zum Main Event, oder? Ja, oder ich wollte natürlich noch sagen, du hast jetzt gerade alles. Main-Aussage, ja. Du hast jetzt noch alles aufgezählt. Natürlich werde ich auch eine Rolle spielen in dem Podcast, weil ich glaube, gerade auf mich hat keine deiner Beschreibungen zugetroffen. Nee. Kommen wir jetzt zum Main Event der heutigen Sendung, der letzten Talk of Personality Sendung. Ihr wisst ja, jedes Ende ist auch ein Anfang, ja. Und schön gesagt. Wirklich ja, schön gesagt. Ja, das habe ich auch schön gesagt. Ich werde es nachher noch singen. Jedes Ende ist gleich. Ich habe erst zwei alte Hasen erzählen von früher vorhin gehört und da hat Jan Böhmermann einen Take angefangen, einfach zu singen. Wäre das nicht mal was für uns? Ja. Ist jetzt nicht so wahnsinnig exklusiv in der Radiowelt. Ich habe mir das ja auch angehört, Chris, am Samstag. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Du bist nicht so geflasht wie ich, meine. Absolut nicht, weil alles, was ich da gehört habe, habe ich leider schon gehört, nur im Besser. Es ist ein kalter Kaffee, der lauwarm daherkommt, aufgewärmt wird. Das kannst du jetzt nicht wissen. Und zwar aus dem Grund, also für alle, die in Berlin leben und den Sender Radio Fritz kennen und den gehört haben, sag ich mal, zwischen den Jahren 95 bis 2002, die wissen, glaube ich, relativ genau, von was ich rede. Ich dachte, zwischen den Jahren, das ist ja auch so ein Ausdruck. Das ja, ist also das ist sehr schön, ne? Also für die ganz Schwachköpfe. Kennst du Restwochenende? Wie ist denn dein Restwochenende? Nee, das kenne ich nicht, aber zwischen den Jahren finde ich schon sehr bescheuert, wenn man das sagt. Ein Schwachsinn, ey. Aber ich wollte noch kurz darauf zu Radio Fritz kommen. Also das war wirklich eine Zeit, in der Radioprogramm, also so ein Radioprogramm habe ich davor und danach in meinem Leben nicht mehr gehört und das traf sowas von meinem Geschmack. Ist natürlich auch bezeichnend, dass sich das nicht durchgesetzt hat, aber ja, also ich möchte den Kollegen Klaas hier gar nicht so sehr ans Bein pissen, weil den finde ich eigentlich grundsätzlich schon sehr, sehr gut, aber das Konzept, das sie da fahren, ist eben ein altes Konzept, das es damals schon gab mit anderer Besetzung und ein bisschen besser fand ich, aber es liegt natürlich auch daran, sie machen es halt nicht bei Radio Fritz, also nicht bei einem Jugendsender, sondern bei Radio 1. Und vermutlich. Ist Radio 1 nicht so der hippe Sender in Berlin? Ja, es ist schon ein angesagter Sender, aber es ist eher so ein Sender für, man sagt es immer so schön, zwischen 9 und 89. Also, ja, ist so, wie kann man das vergleichen? Also für jedermann, ja? Ja. Im Prinzip also, so ein. man kann sich da nicht, was wir auch abdecken. Man kann sich da nicht volle Pulle aus dem Fenster lehnen und keine Ahnung. Also ich werde dir ja mal diese Folgen, von denen ich gerade spreche, von Radio Fritz, werde ich dir mal zukommen lassen. Und dann wirst du relativ schnell merken, von was ich spreche. Ja, das wird schön. Aber kommen wir mal zum Main Event. Du sagtest es schon, es wird natürlich, wir beide, wir können nicht ohne einander. Das war uns relativ schnell klar. Ja, wir haben gerungen, was könnten wir machen? Wir müssen irgendwas zusammen machen. Wir müssen eine Sendung zusammen haben. Mindestens alle 2 Wochen. Das sei ja an der Stelle schon verraten. Das wird auch so eintreten. Dienstags alle 2 Wochen. Vielleicht dann auch später wöchentlich, aber aktuell erstmal alle 2 Wochen. Und zwar, bevor ich den Namen nenne, oder den darfst du dann gleich nennen, muss man ja vielleicht dazu sagen, wir haben das ganze Wochenende damit verbracht, wie könnten wir so eine Sendung nennen? Wie könnte diese Sendung aussehen? Was müssen wir beachten? Also Piepap, Chris, was, wie, wo, wer, wann, was, weshalb, Darf ich es wirklich sagen? Selbstverständlich. Der Name der neuen Sendung, die wir alle 14 Tage dann dienstags im Livestream, glaube ich, oder? Wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Aber das wäre ja schlecht, weil es können ja auch Leute anrufen. Chris. Es wird noch nicht verraten. Überlege dir ganz genau, ob du nun die Wahrheit sagst. Ist Hermann dein Vater? Hermann! Das wird noch nicht verraten. Vorher gibt's noch das Hirsemanns Match der Woche. Der Chris wartet wirklich drauf. Nee, da er selbst geschrieben hat, dass er krank ist, warte ich da nicht drauf. Also hau raus jetzt. Hashtag! Punkt! Genau. Punkt! Die neue Sendung wird Hashtag heißen, und zwar Hashtag das Thema. Es wird jede Woche, ach Quatsch, alle 14 Tage wird es eine Hashtag Thema X Folge geben. Also wir haben immer schöne Themen uns schon jetzt für die nächsten 30 Jahre zusammengeklaubt. Und die Sendung wird einfach Hashtag heißen und dann die jeweilige Folge mit dem jeweiligen Thema dazu. Also zum Beispiel Hashtag Sommerferien. Was sind eure schönsten Sommerferien Geschichten? Was sind eure schönsten Erfahrungen beim Pfandhaus, Leier, was sind da eure schönsten Geschichten? Was auch immer, jedes Thema ist genehm. Schickt uns ruhig mal Ideen für neue Sendungen. Und absolut. cultofpersonalitypodcast@gmail.com wäre die richtige Adresse. Ach so. Ja, da könnt ihr macht das bitte. Die neue Sendung wird Hashtag heißen. Ganz einfach. Und da, auch da könnt ihr natürlich schon sehen, dass wir das gute Social-Media-Produkt Twitter auch da wieder mit einbinden werden. Absolut, und was ganz, ganz. Denn das ist ja hip. Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, die Sendung ist dann auch wieder schwer von euch abhängig, denn im Gegensatz zu Talk of Personality seid ihr bei Hashtag gefragt. Ja. Ihr könnt jederzeit anrufen, wenn wir die Sendung dann on air aufnehmen. Also es ist dann in der Regel Dienstag 17 Uhr, wie eben jetzt auch schon bei Talk of Personality das immer der Fall war. Und da haben wir mehr oder weniger jetzt wird's echt ein bisschen schwierig bei mir hinten raus. Liegt an den vielen Bier und ich bin schon seit heute Morgen ganz früh wach. Ich wollte kurz sagen, bei Talk of Personality war trinkst so du auf der Arbeit sehr viel Bier, ne? Ja, es ist jetzt eher nach der Arbeit das Problem. Das gehört dazu auch bei dir. Es ist eher nach der Arbeit ist das Problem gewesen. Aber ihr könnt auf jeden Fall mitmachen, ihr könnt anrufen, ihr könnt, wie es der Chris eben gesagt hat, uns dann zum Beispiel passend zum Thema eine Geschichte erzählen. Wir quatschen euch mit. Das wäre uns natürlich am liebsten. Ja, absolut. Und habt da keine Scheu. Was wir halt nicht so wollen, ist was weiß ich denn, über das aktuelle Wrestling reden, ist verständlich wahrscheinlich, aber eben über dieses spezielle Thema. Und dann ist noch so ein kleines Anliegen von mir und bestimmt auch vom Chris, wenn ihr jetzt natürlich, die meisten werden's, wird's so gegangen sein, übers Wrestling an uns rangekommen seid, dann löscht das vielleicht hier nicht gleich alles und denkt euch so, das war's jetzt. Hört euch mal so eine Folge Hashtag an. Wenn sie euch gefällt, dann postet die doch auf Twitter, Facebook oder sonst irgendwo, um uns dann mit dieser Folge, falls sie gut ist, ein bisschen bekannter zu machen. Ja. Und es geht uns nicht um Ruhm, aber im Endeffekt dann schon. Also wir sagen zwar, es geht uns nicht um Ruhm, aber im Endeffekt ist das ist das, was wir das wollen. Ja, das ist das Einzige, das ist das Brot des Künstlers, ne? Ja, und natürlich Kohle, aber da ist mir immer noch nichts eingefallen, also, Talk of Personality wirklich alles erreicht, was man erreichen kann. Ja, unter anderem muss man an der Stelle das tatsächlich nochmal sagen, was wir zum Beispiel erreicht haben, Chris, das ist dir wahrscheinlich gar nicht klar, ja, ist zum Beispiel, dass wir in einer Folge mal am Stück, ja, nonstop eine Stunde am Stück gesendet haben. Das ist zum Beispiel ein Erfolg, den wir relativ schnell erringen konnten. Und ja, das ist auch was. Das ist was wirklich. Also da war ich auch schon fast erfüllt. Ja? Ja, also Hashtag wird auf jeden Fall großartig. Was trinkst du immer noch Bier? Bitburger. Bitburger, war es nicht eben noch Coke Zero? Nee, ja, klar, aber da mittlerweile bin ich von weggekommen. Es geht mir ja auch sehr nah, was hier heute. Da müssen wir auch mal ein Thema machen. Oder Biere. Biere zum Beispiel. Können wir Biere, mit mir, das ist aber auch ein empfindliches Thema. Was man mit mir zum Beispiel gut machen kann, ist das Bierquiz. Also man, kennst du das? Nee. Also man fängt praktisch an, Biersorten zu sagen, bis einer die Sorte, also keine Sorte mehr weiß. Das können wir dann machen. Sowas können wir machen. Das können wir dann zu dritt vielleicht machen. Weißt du, Kuckuck. Also da kann einer anrufen und dann machen wir da mit. Und dann kann damit, meine ich. Der zum Beispiel, ach, ich wollte noch kurz was sagen, also wie gesagt, es geht natürlich auch ums Geld, aber da muss ich noch, es gibt noch zwei Sachen zum Thema Geld. Erstens mal, mir ist tatsächlich noch immer keine Methode eingefallen, um euch das Geld aus der Tasche zu leiern. Ja. Aber da werde ich natürlich weiterhin dran arbeiten. Mhm. Aber was viel wichtiger ist, Chris, wir hatten ja noch eine Aktion laufen, und zwar mit der Hilfe für Seid. Kannst du dich noch dran erinnern? Kann ich mich noch dran erinnern. Strahle Großartige Menschen. Ausgabe. Ja, die Ausgabe an sich war jetzt dem Thema nicht ganz würdig. Weiß ich. Aber, ja, der gute Wille, der zählt. Und jetzt will ich mal gerade mal gucken, wie viel Kohle wir mittlerweile da eingenommen haben, weil das möchte ich natürlich auch noch abschließen. Soll keiner denken, dass sein Geld mir zugute kommt. Und wir haben ja gesagt, lieber Chris, dass wir dann auch noch aufstocken. Ja. Jetzt schaue ich mal. Ich habe irgendwie im Kopf, dass wir so bei um die 40 Euro sind. Ist natürlich auch ein bisschen, ist echt eine Lachnummer. Ja. Wenn ihr so viele Leute zuhören und im Endeffekt spenden drei. Die drei, den kann man den Arsch nicht oft genug küssen. Ihr anderen, ihr seid echt Penner. 45 Euro sind es. 45 Euro und 71 Cent sozusagen. Naja. Weiß ich nicht, Chris, was machen wir daraus? Was machen wir daraus? Wollen wir es dreistellig machen? Ich würde fast sagen. Würde ich fast sagen, ne? Hau mal 100 raus und dann spenden. Hau mal 100 raus. Das Strahlemännchen freut sich, wenn ihr einfach zu knauserig und zu faul seid, hier mal ein bisschen Geld zu spenden, dann tut's mir leid. Wir runden das jetzt auch auf 100 Euro. Und ja, müsst ihr wissen, ob ihr irgendwie mit eurem dicken Bauch vor eurem scheiß PC sitzt und denkt, mir geht's gut, du faules Schwein, dann ist das eure Denkweise. Aber wir runden das jetzt schon auf, haben ein gutes Gewissen und wissen, dass es anderen Leuten wesentlich schlechter geht als uns beiden, Ricky. Und wir haben uns sozusagen auch ein bisschen vom Gewissen wieder dazu gekauft und können danach wieder ordentlich im Puff. Also 100 Euro an Strahlemännchen, das werde ich dann in den nächsten Tagen veranlassen. Und ich werde mich aber nicht mit so einem affigen Scheck irgendwie fotografieren lassen oder so. Das will ja keiner wissen. Ich weiß nicht, ob ich die Leute hier nochmal kurz nennen sollte. Also, die hatten ja Zeit, sich zu melden. Ja, also der Matze hat auf jeden Fall gespendet und das ist natürlich auch wieder eine Ansage. Das ist eine Ansage. Matze, Hut ab, großartig. Wir wissen, dem Mann hat das Leben auch mal ordentlich auf die Nüsse geschissen. Ja. Großartig, danke Matze. Matze hat auf jeden Fall, jetzt habe ich das Problem, dass ich noch nicht ganz aufrufen kann, wer sonst so gespendet hat, aber ich kann es vielleicht sagen, der Tobi hat auf jeden Fall gespendet von der Tobi und Ricky Show, der beste Mann hier bei Talk of Personality, bei Cult of Personality. Guck mal, Chris, so bin ich schon in Talk of Personality. Er ist aber auch ein Stück weit der beste Mensch der Welt. Das auf jeden Fall. Ja. Mit dem größten, nein, nicht das, was ihr denkt, Nacken. Mit dem größten Nacken. Der größte Nacken der Welt. Dann hat Marco gespendet, aus der Schweiz, hat der Kohle rüberwachsen lassen. Auch da, Marco, recht herzlichen Dank, großartig. Und ich glaube, das war's tatsächlich. Ah, nein, Entschuldigung, Basti hat auch noch, ich sag jetzt einfach mal Basti, weil ich will die Nachnamen nicht sagen. Basti hat auch 15 Euro gespendet und das finde ich auch richtig fett. Also wir haben im Endeffekt wirklich nur 4 Leute, die gespendet haben. Das ist wirklich erbärmlich. Und wir zwei halt, aber wir zählen uns jetzt zwar nicht dazu. Nee. Sei es drum, 100 Euro sind zusammengekommen. Wenn ihr euren Arsch noch bewegen wollt, könnt ihr das gerne noch tun. PayPal ist die Adresse für euch, geht auf cultofpersonality.de und klickt oben auf Unterstützt uns und dann könnt ihr da auf dem PayPal-Konto wenigstens noch 1 Euro überweisen. Jetzt ist eure Chance, die letzte, euer Gewissen reinzuwaschen. Und wenn es wirklich nur 1 Euro ist, aber naja, ihr müsst es wissen. Ja, ja, sind schon so Pfeifen. Nochmal kurz was zu Hashtag, also Chris hat im Endeffekt eigentlich schon alles dazu gesagt, wichtig für euch, alle 2 Wochen, los geht's nächste Woche 17 Uhr, sage ich jetzt einfach mal, könnte auch 18 Uhr oder 19 Uhr werden, aber wir gehen mal von 17 Uhr aus. Ihr hört das dann auch bei uns oder lest es bei uns bei Twitter und Facebook. Ganz genau. Und ihr werdet auch einen Tag vorher dann das Thema erfahren. Ja, damit ihr euch selber schon drauf vorbereiten könnt. Ja. Und ja, und wie gesagt, das die ganze Wrestling-Geschichte ist noch nicht abgehakt, sie ist nur stillgelegt. Und und wir haben ja auch einen guten V-Mann, der uns immer erzählt, was in der Wrestling-Welt passiert, denn der gute Matze ist jetzt bei uns im Team und das ja, ich wollte die Connection dann, bleibt ja, ne? Ich wollte mich dann natürlich auch nochmal bei Pete Blank bedanken, also aka Dennis von Reds. den ich wirklich gerne jetzt hier mit dem ich gerne zusammen die Countdown-Show gemacht habe, hätte. So war es ja eigentlich geplant, aber ja. Wie gesagt, das würde für dich es ist zu sage und schreibe null Ausgaben gekommen, ne? Ja, aber es würde halt einfach nichts bringen. Ich habe echt überhaupt keinen Bock auf die WWE und ich... Weiß der schon von seinem Glück? Er weiß schon mehr als andere, ja. Sag ich mal so. Aber bei uns weiß man ja nie, wie wir es meinen. Und vielleicht ist auch genau das jetzt gerade unser Plan. Schaltet mal am Freitag ein um 17 Uhr. Nein, es wird nicht der Fall sein. Aber das kann ich vielleicht noch sagen. Es war tatsächlich, als ich dann mit Wrestling geschrieben habe, habe ich tatsächlich mir noch überlegt, ob ich es als Work machen soll, um Aufmerksamkeit für 24-Stunden-Ausgabe zu finden. Ja, ich hatte ja erst die Idee, dass wir so einen Hacker engagieren, weißt du, der uns immer so Nachrichten in die Podcasts schneidet. Das wäre mal eine Idee. Ja, das war ja halt, das gab's ja noch nicht. Ja, das wäre mal eine Idee. Aber es ist halt so aufwendig. Das bitte? Hallo, ich bin der Hacker. Ich bin Manu Thiele. Ich melde mich in 2 Wochen wieder. Und dann eröffne ich meinen rechten Hodensack. Also Leute, ich weiß nicht, was das gerade war. Wir haben unsere Folge eigentlich gut gesichert gegen solche Angriffe, aber irgendwie hat sich da, glaube ich, gerade irgendwas total Abartiges hineingeschlichen. Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Kann passieren, muss aber nicht. Chris, ja. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Stefan, nimm den Toaster aus der Badewanne. Mann! Entschuldigung. Lass uns kurz nochmal zusammenfassen, für alle, die letzten 45 Minuten vorgespielt haben. Was ist los? Also ich fasse es ganz kurz hier mal zusammen. Talk of Personality ist out of action. Dafür gibt's official, allerdings nur alle 2 Wochen, dafür noch viel besser. Was gibt's official? Official. Ach nee, Hashtag. Da hat mich der Tine doch tatsächlich hier noch gewirkt. Da hat er dich, da war der Virus, da war der Hacker in deinem Kopf. Hashtag gibt's dafür, Hashtag. Gibt's auch ein Twitter-Profil, COP, also @COP, Hashtag. Wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr das tun. Und es gibt auch schon da eine WordPress-Seite schon wieder dafür, aber die muss ich noch ein bisschen pimpen sozusagen, aber rechtzeitig zum ersten Sendetermin nächste Woche sind wir natürlich fertig. Dann gibt's nicht mehr die Reality-Check-Ausgaben, dann gibt's nicht mehr die Countdown-Shows, aber es gibt weiterhin die Tobi und Ricky Show, die nächste findet statt diesen Freitag am 13. Oh, das ist Freitag der 13., mein lieber Scholli. Freitag der 13. um 21 Uhr mit dem Tobi, mit dem Ricky und natürlich mit dem Chris und wir bewerten die Weber, aber es sind eigentlich Weiber. Willi Weber? Wir bewerten Willi Webers Unterwäsche. Übrigens, Willi Weber. War das nicht der Manager von Schumi, ganz Schumi, genau. Ne? Aber Willi Weber, kann ich dir noch kurz eine Geschichte erzählen? Und zwar ist der Stammkunde in einer Niederlassung, die ich häufiger besuche. Und dann kommt der Willi immer und das ist ein ganz netter. Also das muss ich an der Stelle, ich weiß nicht, wie weit man sich hier aus dem Fenster lehnen kann und Privates erzählen kann, aber ich muss wirklich sagen, Willi Weber, erstens mal, also ich meine, ich habe noch nie so einen Geldbrotz gesehen wie ihn, aber er ist unfassbar nett und höflich. Also das muss man an der Stelle mal sagen. Denkt man vielleicht bei ihm gar nicht. Ist aber ein sehr, sehr sympathischer. War jetzt schon die Insider-Geschichte? Ja, naja, den Rest gibt's dann bei Hashtag. Und Willi, wie gesagt, Special. 24 Hours Willi Weber machen wir dann. Weber, genau. Willi Weber, seine Erfolge, seine Frauen. Willi Weber Scheiße. Alles, wir werden alles auseinandernehmen. Willi Webers Merchandise. Ja, das wird's gut. Und natürlich werden wir auch mit Willi Weber anrufen und überrascht sein, dass René Wedders Frau ein Verhältnis mit ihm hat. Sie wohnen ja gar nicht so weit auseinander. Tobi und Ricky Show, ich sag's nochmal, nächsten Freitag, 13. Willi Webers Frau und wer? Willi Weber und René Wedder wohnen nicht sonderlich weit auseinander. Ja. Sind nur 40 Kilometer. Pforzheim, Stuttgart ist nicht so weit. Also Tobi und Ricky Show, dürfte ich jetzt schon 2-3 Mal gesagt haben, findet statt am Freitag, den 13. ab 21 Uhr. Die Diven werden weiter bewertet. Es gibt dann, hoffe ich mal, endlich diesen Traum-Pay-Per-View. Und, oh Chris, jetzt fällt mir noch was ein. Eigentlich wollte ich kurz zusammenfassen. Ja. Vielleicht schaffen wir auch noch ein paar Q&A-Fragen, denn ihr habt uns ja Q&A-Fragen. Ich muss Samstag wieder arbeiten um 6. Für die 24-Stunden-Show gesendet. Und das gilt auch für Hashtag. Also ihr könnt uns auch für Hashtag-Fragen senden. Die werden wir dann bei Hashtag beantworten. Und zwar wirklich über alles, was über euch alles auf der Seele brennt. Chris, mach mal eine Beispielfrage. Soll ich abtreiben? Soll ich mir die Brüste vergrößern lassen? Müsste ich natürlich gucken vorher, ist klar, das müsst ihr schon mit einberechnen. Beate Use oder Orion, das ganze Programm, da sind wir dann für euch da. Wir haben auch eine Schulung gehabt bei dieser Frau vom Bravo Sommerteam. Oder eckig oder rund wäre zum Beispiel, wenn jetzt jemand sich nicht ganz genau sicher ist, dann eckig oder rund wäre eine Frage, könnte ich auch beantworten. Also, ja. Ihr merkt schon, cultofpersonalitypodcast@gmail.com ist da der richtige Ansprechpartner. Schickt da alle Fragen hin und versprochen, ich schwöre es wirklich auf Cult of Personality. Wir werden eure Q&A-Session-Fragen, die noch zum Thema Wrestling kamen, auch beantworten. Denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt das Gehirn völlig abgeschalten haben. Wir können schon noch Wrestling-Fragen beantworten. Die werden wir auch abarbeiten, vielleicht nicht alle am Freitag, aber im Laufe der Zeit werden wir die abarbeiten. Ja. Und dann, wie gesagt, die Interviewsachen, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich hoffe jedenfalls, dass das so gut wird, wie ich es mir vorstelle, aber es ist nicht so einfach, glaube ich. Aber naja, lasst euch mal überraschen. Für Places gibt's großartige Pläne. Ich kann ja mal zwei hier raushauen, Chris. Es gibt zum einen den Plan, dass ich und Tobi, der Esel nennt sich immer zuerst, in einem Wald ausgesetzt werden nachts. Und dann halt eben mal gucken, was da so passiert. Tobis Intervention war, dass die Jäger nachts auf alles schießen, was sich bewegt. Ja. Das bedeutet, wir müssen einfach schneller sein als die Kugeln. Das könnte eine gute Folge werden. Und eine zweite Sache, die geplant ist, dass mir und Tobi, der Esel nennt sie immer zuerst, die Augen verbunden werden und wir an einem uns nicht bekannten Ort abgesetzt werden und dann eben auch da eine Folge Places aufnehmen. Diese zwei Sachen sind geplant und darauf könnt ihr euch hoffentlich freuen. Ansonsten von meiner Seite, bevor der Chris auch noch wieder zu Wort kommen darf, würde ich mal sagen, ich bedanke mich wirklich recht herzlich für die tollen, weiß gar nicht, 3 Monate hier bei Talk of Personality. Es war großartig. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich bin sehr enttäuscht, dass die WWE im Endeffekt dieses Projekt gekillt hat. Wir sind der erste Kollateralschaden. Ja. Und ja, Chris, andersrum freue ich mich natürlich wahnsinnig auf Hashtag und freue mich, dass wir weiter zusammen Sendungen machen und ja, also alles super, dicky, bunti, tralala, bis dann. Ja, soll ich jetzt auch nochmal sagen, danke? Was du willst. Ja, also auch ich muss nochmal sagen, danke. Also ich habe ja so viele Podcast-Projekte in den letzten 3 Jahren gemacht, das ist ja schon irgendwie schon sehr inflationär, aber danke, dass ihr uns in diesen wirklich 3 kurzen Monaten uns an die Spitze der Weltrangliste katapultiert habt. Das ist ja unfassbar. Also das müsste man mal wirklich recherchieren, ob das schon mal ein Podcast geschafft hat, in 3 Monaten da wirklich an die Nummer 1. Zweimal Nummer 1 bei iTunes. Zweimal Nummer 1. Ohne jetzt hier was raushängen lassen. Ja, in der ersten und in der letzten Ausgabe kann man fast sagen, Nummer 1. Der Ricky ist ein Mann, der brüstet sich nicht damit. Ich eigentlich auch nicht, aber was will man jetzt noch groß sagen? Wir haben es in 3 Monaten geschafft. Ja gut, was man auch noch sagen muss, einmal bin ich tatsächlich zum schönsten Podcaster der Welt gewählt worden und was völlig überraschend ist, gleichzeitig auch noch zur schönsten Podcasterin. Ja, da war natürlich nicht viel zu holen für die anderen. Eben, ja. Nee, nochmal vielen Dank und ihr seid uns ja nicht gänzlich los. Hashtag wird ab nächster Woche hier völlig radikal alles durchforsten, was es gibt und schickt uns eure Themen, schickt uns eure Fragen. Und hört live zu. Talk of Personality ist natürlich nicht tot, es ist nur eingefroren, in einem Kryoschlaf. Schön gesagt. Ja. Ich würde was sagen, das war's. Tschüssikowski ohne Ofski. Ja, sage ich nicht.